Kapitel 3. 14. August. Am nächsten Tag macht sich Petra auf den Weg zum Büro des Privatdetektivs. Petra ist an diesem Tag zu aufgeregt, um mit ihrem Auto zu fahren. Sie steigt an der Haltestelle Kurhausstraße in die Straßenbahn 3, Richtung Ihringshäuser Straße. Die Straßenbahn ist fast leer. Sie fährt durch die Landgraf-Karl-Straße, biegt dann in die Wilhelmshöher Allee ein. Vom Intercity-Bahnhof sind es dann noch 6 Haltestellen bis zum Rathaus. Dort steigt Petra aus. Privatdetektiv Patrick Reich hat sein Büro im Viktoria-Hochhaus an der Ecke 5-Fensterstraße, obere Königstraße. Sein Büro spiegelt die Person des Detektivs wider. Einfach und praktisch mit einer persönlichen Note. Poster von Max und Moritz in Übergröße. Patrick, ein 32-jähriger, fröhlicher Mann, betrachtet Petra mit seinen grün-blauen Augen. Sie bewundert seinen Schnurrbart und seine Fliege. Sie ist auffällig rot. Guten Tag, Frau von der Aue. Beate hat mir schon einiges erzählt. Bitte, nehmen Sie Platz. Petra setzt sich. Also, es geht um... Moment bitte. Ich stecke mir eine Zigarette in den Mund, weil ich nicht mehr rauche. Verstehen Sie? Überhaupt nicht, antwortet Petra. Ich möchte mir das Rauchen abgewöhnen, wegen Konstanze, meiner Freundin. Deshalb zünde ich sie nicht an, sondern tue nur so, als ob... Verstehe, sagt Petra, die gerade nichts versteht. Sie fängt an zu erzählen. Er hört ihr aufmerksam zu. So wie ich die Lage sehe, sagt Patrick Reich, scheint sich ihr Mann in einer delikaten Situation zu befinden. Einiges spricht dafür, dass er in seiner Firma Probleme hat. Und wir dürfen die Partei nicht ganz vergessen. Besonders jetzt, wo die Kandidaten für den Bundestag gewählt werden. Sie wissen ja selbst, welche Intrigen es gibt. Nein, an Intrigen glaube ich nicht. Ich habe ja auch meine Freundinnen in der Partei. Petra lächelt. Liebe Frau von der Aue, es könnte natürlich sein, dass, wie soll ich sagen, eine andere Frau im Leben ihres Mannes eine Rolle spielt. Eine Frau könnte der Grund für die Veränderungen im Verhalten ihres Mannes sein. Haben Sie irgendwelche Beobachtungen gemacht? Überlegen Sie genau, jedes Detail ist wichtig. Patrick prüft, ob seine Fliege richtig sitzt. Perfekt. Er verschränkt die Arme hinter seinem Kopf. Ein Tick, wenn er nachdenkt. Nein, das heißt, doch, in einem Telefongespräch sagte er zum Schluss, ich dich auch. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine andere Frau im Spiel ist. Es muss einen anderen Grund geben. Gut, dann bleibt nichts anderes übrig, als Ihren Mann zu beobachten. Brauchen Sie ein Foto von meinem Mann? Nein, das ist nicht nötig. Er steht ja oft genug in der Zeitung. Und ich glaube, ich habe Sie beide schon im Park Wilhelmshöhe gesehen. Kann das sein? Ja, bitte tun Sie Ihr Möglichstes. Informieren Sie mich bitte sofort, wenn Sie etwas herausgefunden haben. Patrick Reich begleitet Frau von der Aue zur Tür. Machen Sie sich keine Sorgen. Bald werden wir mehr wissen. Ich rufe Sie an.